Das ist wohl anzunehmen, sagte Sosimow. Warte, hör zu Ende. Selbstverständlich beeilte man sich sofort, Nikolai zu finden. Duschkin wurde verhaftet und eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht. Den Dimitri sperrte man auch ein. Die Bekannten von Nikolai, bei denen er die letzte Nacht geschlafen hatte, wurden gleichfalls vernommen. Und vorgestern fand man Nikolai selber. Man hatte ihn in der Nähe des Enschen Schlagbaumes in einer Spelunke ergriffen. Er war dorthin gekommen, hatte sein silbernes Kreuz vom Halse genommen und ein Glas Schnaps dafür verlangt. Man hatte es ihm auch gegeben. Nach einer Weile ging die Frau in den Kuhstall und sah durch eine Ritze, dass Nikolai in der Scheune nebenan seinen Gürtel um einen Querbalken gebunden und eine Schlinge gemacht hatte. Dann stieg er auf einen Klotz und wollte sich die Schlinge um den Hals legen. Die Frau schrie nun aus vollem Halse und man lief zusammen. »Also, so einer bist du!« »Führt mich«, sagt er, »auf die Polizei, ich will alles bekennen.« Nun, man schaffte ihn mit den gehörigen Ehrenbezeigungen ins Polizeibüro. Allerhand Fragen wurden ihm dort gestellt. Wer, woher, wie alt, 22 und dergleichen. Frage. Als du mit Dimitri dort arbeitetest, habt ihr da nicht zu der und der Stunde jemanden auf der Treppe gesehen? Antwort. Ja, es sind wohl Menschen vorbeigegangen, aber wir haben sie nicht beachtet. Habt ihr nicht Lärm oder Ähnliches gehört? Wir haben nichts Besonderes gehört. Wusstest du aber, Nikolai, dass im selben Hause die Witwe so und so an diesem Tage und zu der und der Stunde mit ihrer Schwester ermordet und beraubt wurde? Ich habe gar nichts gewusst. Zum ersten Male hörte ich davon am dritten Tag in der Kneipe von Afanassi Pavlovitsch. Und woher hast du die Ohrringe? Ich habe sie auf dem Trottoir gefunden. Warum bist du am anderen Tage nicht mit Dimitri zur Arbeit gekommen? Weil ich angefangen hatte zu saufen. Und wo hast du gesoffen? Ja, dort und dort. Warum liefst du von Duschkin weg? Weil ich große Angst bekam. Warum bekamst du Angst? Dass man mich verurteilen wird. Wie konntest du denn davor Angst bekommen, wenn du dich vollkommen unschuldig fühltest? Nun glaub mir oder glaub mir nicht, Sosimow. Diese Frage wurde tatsächlich gestellt, buchstäblich mit diesen Worten. Ich weiß es bestimmt. Man hat es mir wörtlich wiedergegeben. Wie findest du das? Wie findest du das? Aber sind doch Beweise vorhanden. Ich spreche jetzt nicht von den Beweisen, sondern von der Fragestellung, darüber, wie sie ihre Aufgabe anfassen. Aber zum Teufel damit.